Schillers Brief Exonet Carna, Teil 4, Dresden, 1. Februar 1791. Gestern hoffte ich auf Nachricht von deinem Befinden. Bitte dein Weibchen, dass sie mir mit nächster Post nur ein paar Zeilen darüber schreibt. Noch setze ich voraus, dass kein Rückfall gekommen ist. Huber hat dir neue Szenen von seiner Juliane geschickt. Ich habe sie auch gelesen und stehe mit ihm darüber in Kontrovers. Kaum beim dritten Lesen versteht man ihn, und diesen Fehler hält er bei Julianes Charakter und Situation für unvermeidlich. Ich kann mich noch nicht davon überzeugen und verlange vom Dichter Darstellung, nicht Andeutung seines Ideals. Was gedacht worden ist und ein bestimmtes lebendiges Bild gibt, muss mitgeteilt werden können. Des Künstlers Geschäft ist, die Mittel dazu zu wählen. Bequemer ist's freilich, seine Ideen erraten zu lassen, aber so entsteht kein Kunstwerk. Wir haben ein malerisches Genie hier, dessen Bekanntschaft ich dir wünschte. Er heißt Ramberg, ist ein Hannoveraner und als Knabe nach England geschickt worden. Dort hat er eine Zeit lang unter West und nachher für sich gearbeitet, teils große Gemälde als Altarblätter, teils Zeichnungen, wonach Bartolozzi gestochen hat, teils politische Karikaturen. Von seiner glänzendsten Seite zeigt er sich als Improvisatore. Man gibt ihm ein Sujet und in 10 Minuten, höchstens einer halben Stunde, ist eine Skizze auf dem Papier mit der Feder gezeichnet, die oft aus 6 bis 8 Figuren besteht, jede von eigentümlichem und bestimmt angegebenem Charakter. Er zeichnet mit unbeschreiblicher Keckheit, jeder Strich gilt und die Anordnung des Ganzen hat er im Kopfe, so wie er die Feder ansetzt. Besonders glücklich ist er in der Wahl des reichhaltigsten Moments und in Abstufung des Ausdrucks. Seine edlen Figuren sind voll Hoheit und Grazie, aber in Karikaturen übertreibt er zuweilen, doch sind ihm auch in diesem Fache einige Stücke sehr gut gelungen. Goethe hat eine Skizze von einem griechischen Sujet, die er in unserer Gegenwart gemacht hat. Lass dir sie gelegentlich zeigen. Jetzt ist er für deinen Kalender zum Titelkupfer beschäftigt. Er hat selbst die Idee angegeben. Mach's, den die Grazien als Kinder entwaffnen. Mir gefiel der Gedanke sehr und Göschen hat ihn akzeptiert. Übrigens ist Ramberg ein wilder, übermütiger Bursche, der sich fühlt und schwerlich vielleicht weiter in der Kunst kommen wird, als er schon ist. Es fehlt ihm an Kolorit und dadurch verdirbt er auch seine großen Gemälde in Ansehung der Zeichnung. Jetzt hat er einen Übergang des Alexander über den Granicus gemalt. In der Skizze ist mehr Geist als im Gemälde. Er soll nach Italien und hat kein Verlangen danach. Außer der Kunst fehlt es ihm nicht an Ideen, aber er ist beschränkt und einseitig und dabei ebenso dreist im Urteilen als in seinem Zeichnen. Überhaupt mag er lieber das Leben nach seiner Weise genießen als fortstudieren. Lebe wohl, M&D grüßen und wünschen herzlich deine baldige Wiederherstellung. Dein K.